So. Rumrödeln hier. So, jetzt gerade vom Einkaufen zurück. Hier, Einkaufsliste. Hat Tochter geschrieben. Was brauchst du denn? Eine Zwiebel, Reis, eine Dose Kidneybohnen, Senf, Burgerbrötchen. Eine reife Avocado, eine Zitrone, Gurke und Salat, Ketchup und Leinsamen. Das klingt ja aufregend. So, soll ich euch erzählen, was das werden soll? Das sollen vegane Burger sollen das werden, wenn es fertig ist. Und jetzt schauen wir mal, Leinsamen habe ich gekriegt. Von Natur aus ballaststoffreich. Aha, okay. Zum Verfeinern und Backen. Na, da bin ich ja gespannt. Dann wird wahrscheinlich aus dem Reis und aus diesen Kidneybohnen und der Avocado wird wahrscheinlich dieses Fleischersatz-Pellet-Dingens da gebastelt, nehme ich mal an, oder? Naja, oh, da bin ich ja mal gespannt. Und ich habe Verbot gekriegt, mit dem Kochen schon anzufangen. Das macht sie auch selber heute, hat sie gesagt, dass wir sie alles selber machen. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt. Die sind jetzt noch am Stall. Und dann kommen die meistens immer erst abends spät wieder. Und dann wird hier noch aufgekocht mit Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Es könnte spät werden. Aber ich habe mir, vorsichtshalber, was haben wir hier? Linseneintopf mit Schweinefleisch. Oh, nicht vegan. Naja, egal. Aber da hatte ich Lust drauf. Das passt. Das ist eigentlich mehr so ein Winteressen, ne? Linseneintopf. Aber egal. Naja, den werde ich wahrscheinlich dann heute essen, während die Tochter kocht. Mal gucken, wer noch alles mit isst dann. Also, in diesem Sinne ein kurzes Hallo aus der KB Music Küche. Ein kurzes dazwischen geblubbert vegane Burger. Ich werde vielleicht berichten, wie sie dann geschmeckt haben. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis später oder bis morgen. Je nachdem, passt auf euch auf. Servus.